Frauen bleiben stehen. Wenn dieser Marsch vorüberzieht, ich denk mir schon, auf wen sie sehen, wenn sie auf ihre Gänse sieht.